präsentiert von Kurt Reisnecker. Neben biografischem von Friederike Mayröcker heute in den Hörbildern und Musik für Friederike Mayröcker in Le Weekend können Sie nun im Ö1 Hörspiel ein naturromantisches Hörstück von Friederike Mayröcker und Bodo Hell hören und Tonaufnahmen vom Dachsteingebiet von ORF-Tonmeister Martin Leitner. Bodo Hell, der seit August dieses Jahres im Dachsteingebiet vermisst wird, und Friederike Mayröcker pflegten eine intensive literarische und auch eine jahrzehntelange persönliche Beziehung. Ausgangspunkt für dieses Hörspiel oder Hörstück war ein kurzer Text von Friederike Mayröcker mit dem Titel »Landschaft mit Verstoßung«. Das ist ein Text, in dem Friederike Mayröcker von Wortverlusten erzählt, von Worten, die sich in Träumen bilden und nicht in den Zustand des Wachseins hinübergerettet werden können. »Alle Wortträume«, schreibt Mayröcker, »verließen mich, sobald ich die Augen aufgeschlagen hatte.« 2013 bat Bodo Hell Friederike Mayröcker, diesen Text im Hörspielstudio zu lesen und umspielt, wie er es nannte, mit eigenen Texten diesen Grundtext der Dichterin. Zu Mayröckers Lesung und Bodo Hells Umschreibungen kamen Tonaufnahmen aus dem Dachsteingebiet von ORF-Tonmeister Martin Leitner, Aufnahmen von Mensch und Tier und Landschaft. Wir haben das im Funkhaus RP4 in unserem Hörspielstudio aufgenommen, zuerst Friederike Mayröcker, circa 2 Stunden lang ihren kurzen Text, und dann Bodo Hell auch in verschiedenen Haltungen, in verschiedenen Erzählhaltungen, mit verschiedenen Mikrofonsituationen, auch in unserer Schallschnecke. Das ist so ein akustisch ganz stark bedämpfter Raum, in dem man Außenaufnahmen, also Aufnahmen im Freien, simulieren kann, um die verschiedenen Texte auch akustisch unterschiedlich abzubilden. Und dann erfolgte ein Schnitt und dann eine tagelange Montage mit den ganzen Aufnahmen, die ich in den Jahren zuvor gemacht hatte. Hauptsächlich am Dachsteinmassiv, auf der Grafenbergalm, mit Bodo Hell gemeinsam größtenteils. Nicht nur die Landschaft, sondern auch Sachen in der Hütte, das Knistern des Holzofens, das Käsebruch schneiden, das im Stall das Ziegenmelken. Auch winterliche Aufnahmen, zum Beispiel einen Graupelschauer auf eine Almhütte, die mit Holzschindeln gedeckt ist, was ganz anders klingt als auf ein Blechdach, um diesen ganzen Kosmos akustisch abbilden zu können. Gleich am Anfang ist aber eine ganz alte Aufnahme von Bodo Hell selbst zu hören, der noch mit Kassettengerät aufgenommen hat, aus den 1980er Jahren, glaube ich, als die Bauern nach dem Almauftrieb oben bei der Hütte zusammenkamen und sich lebhaft unterhalten haben. Bodo Hell, Landschaft mit Verstoßung. Am Leitfaden von Friederike Mayröcker. Mit psychoakustischen Naturtönen von Martin Leitner. Ein dreifaltiges Hörstück. Da bin ich so sittig. Sehen Sie mal, ich will auch hier. Ich lasse mir gern was einsagen. Hinter vorgehaltener Hand. Einsagen. Mittels meiner Handmuschel an deiner Ohrmuschel einseitig. Einsagen. Du zu meiner Rechten, ich dir zugewandt, indem ich meine linke Handmuschel an deine linke Ohrmuschel lege, also meine Hand deinem Ohr vorhalte, ohne es zu berühren, dir einflüsternd, nämlich ins Kopfinnere, quasi direkt in die linke Hirnhälfte hinein. Hauchend. Ich lasse mir gern was einsagen. Feigenlaubschurz. Laubschürze. Ficus Benjamini. Oder auch nur ein einzelnes Feigenblatt. Peccatum originale. Was jeder Schreiber, auch manch bemühter und mühseliger Übersetzer, weiß, dass sich nämlich einem Leser der Schrift... Und sei es der also einem Leser, der kein Hörer mehr ist, dass sich der wahre Sinn einer Prophetie verschlossen hat, immer wieder neu verschließt. Das müsste man wie damals leibhaftig hören können. Gehört, gehört. Weiterreichende Dimensionen an Bedeutung lassen sich nur erahnen, wobei wir allerdings so reden wie im praktischen Leben und so tun, als ob die echte Botschaft ein von seinem Wie ohne Schaden ablösbares Was enthielte. Also das können Sie auch viel einfacher sagen. So werden wir angesichts dieses Sündenfalls der Sprache zurechtgewiesen, dreist, ermahnt, impertinent. Hypnotische Wortträume und dergleichen. Urworte orphisch, unübersetzbar. Das Besondere ist eben das Besondere und kann nicht wiedergegeben werden. Was könntest du gefragt, wovon dein Schreiben handelt, also antworten? Vielleicht. Von einem Körperphantom auf den Asphalt gemalt in korrekter Lage zur Rekonstruktion des Tathergangs. Oder von der sprechenden Kontur einer Berggipfelsilhouette, die sich bei Annäherung des Betrachters jedoch bald auflöst, gleich ob schlafende Griechin oder böhmischer Wenzel. Dein Schreiben könnte handeln von einem Baumkronen wiegen und Blätterrauschen im Abendwind. Durchs offene Fenster bestaunt und schon ist der Ton weggenommen. Im Nu. Von unsichtbarer Hand. So, als würde ein doppeltes Lärmschutzfenster geschlossen. Aber schon manchmal hat mich die Landschaft verstoßen. Wie hinausgedrängt aus einem Bild, einem Bildrahmen. Wie etwa auf dieser armenischen Miniatur des 13. Jahrhunderts, auf der Adam einerseits noch mitten im Garten sitzt und so wie Eva heuer Chava am rechten Bildrand stehend ängstlich in Richtung Verknote der Schlange blickt, wobei sich diese Versucherin selbst gar nicht im Paradies aufhält oder aufhalten darf, sondern außen am Bildrahmen klebt. Und die beiden Figuren, Urvater und Urmutter, ihrerseits noch wie Heilige gekleidet, aus dem eng umrahmten Garten Hortus conclusus herauszulocken versucht, wie es scheint, ganz unteuflisch. Apfel oder Apfelbaum der Erkenntnis ist drinnen keiner zu sehen, nur weiß-rote Blüten und grüne Sichelblätter im zarten Pflanzenbewuchs. Gleichzeitig aber kleben Adam und Eva heuer Chava drinnen wie draußen als solche altarmenisch handschriftlich bezeichnet bereits am unteren Bildrahmen, an den sie sich hängend klammern fest, wie Kletterer unterm Überhang, als braunnackte, unschöne Figurenknollen, ihrer Reputierlichkeit entkleidet, eher ein Beispiel für frühe Gnomenwesen, denn für das erste Menschenpaar nach der Erkenntnis von Gut und Böse. Aber schon manchmal hat mich die Landschaft verstoßen. Dort gehören wir jetzt nicht mehr hin in dieses Geviert, das sich in Quadratmetern oder in Hektaren messen ließe, das von einem erhöhten Aussichtspunkt aus eine geschlossene Fläche darstellen könnte, ein locker umgrenztes Gebiet, in dem wir uns für eine bestimmte Zeit aufhalten durften. Wie Halbnomaden mit unseren Herden in paradiesischer Gebirgsflut. Manchmal hat mich die Landschaft verstoßen. Der Garten Eden, üppig Land selbst oder eine heutige Naturlandschaft als Paradiesesersatz. und zwar ganz ohne Züchtigungsengel, wie er auf dem Weltgerichtstriptychon mit erhobenem Schwert auf das sich im Wald versteckende erste Menschenpaar losstürmt. Hieronymus Bosch vom Maler, samt Erschaffung Evas, Heuers, Chavas aus Adam und Engelssturz in einem Simultanbild auf den linken Flügel gesetzt? Das Gericht nimmt bekanntlich die Mitte und die Hölle die rechte Seite ein. Verlassen, nicht wahr? Mag sein, weit weniger ausgestoßen, denn aufgesogen. Zumal, wenn du dich über längere Zeit in so einer Gegend fortbewegt hast. In einer alpenländischen Föhnlandschaft etwa, an so einem durchsichtigen Tag, von dem man immer wieder sagen hört, heute musst du losgehen und zugleich solltest du weite Strecken ins Auge fassen, denn die Berge sind nah, die Distanzen also verkürzt. Dank präziser Klarheit der Atmosphäre und überdeutlicher Zeichnung der Landschaftsformen. So kommst du früher ans Ziel als an anderen Tagen, etwa bei diesigem Himmel und wohlig, wattig, verhangener Perspektive. Und du wirst nach einer Weile des Fortschreitens bei heißem Südwind für Momente auch ganz darauf vergessen haben, dass du es ja bist, der sich da voranschiebt, die sich da durch den Wegschlitz rollend vorwärts bringt, von weiter drüben her gesehen. Gewissermaßen als Person aufgegangen in der Landschaft, bewusstlos wie ein Stein, wenn er das denn ist, und zugleich überwach wie das Hochwild. Bist du ängstlich klimmend oder unachtsam stolpernd, als Mensch mit Bewusstsein und Gedächtnis wieder in den garantierten Moment des Augenblicks zurückgeholt wirst. Moment mal! Momentum! Als Schlagwort eines neuen Achtsamkeitskults. Was blüht denn da? Nicht nur als Titel eines Pflanzenbestimmungsbuchs. Ich meine, die Gartenfluren. Wie sie uns im Gebirge entgegentreten in ihrer übersichtlichen Artenverknappung mit Viola biflora, Geranium silvaticum, Gentiana purpurea, Gentiana punctata, Campanula barbata, Potentilla aurea, Primula farinosa, Silene acaulis, Helianthemum alpestre, Rhododendron ferrugineum, Lilium martagon, Nigritella nigra, Loiseleuria procumbens, Erica carnea, Rhododendron hirsutum, Calluna vulgaris. Aus dem Boden der Doline schauen dann die hellen Köpfe der stacheligen Kratzdistel hervor. Circium spinosissimum. Ich meine die Gartenfluren. Arctostaphylos uva ursi, Dryas octopetala, Empetrum nigrum, Alnus viridis, Daphne mezereum, Lonicera nigra, Daphne striata ist gleich Gamsrösel, ist gleich Steinrösel. Es wächst nur dort, wo es schon wächst und lässt sich nicht versetzen. Die hypnotischen Gartenfluren der Träume. Alpin, im Alpinum. Auch der städtische Alpengarten zeigt die wöchentlichen Vegetationsabfolgen im jahreszeitlichen Wechsel von Frühlingsweiß und Violett hin zu Sommerrot und Sommergoldgelb, dann wieder zurück zum Herbstweiß. Mit Sumpfherzblatt und millionenfach Milchtropfen forderndem Augentrost. Ich meine, die Malerei des fliederfarbenen Schweifens in hypnotischen Redebildern. Im synästhetischen Abtriebsnachklang. Wenn alles Sommerleben von den Matten verschwunden ist und von den zurückgebliebenen Menschenwesen für ein paar Tage und Nächte lang noch all die Glocken und Geräusche der vergangenen Monate nachgehört werden können. Die Tier- und Wetterlaute, als hielten sich die bedeutsamen Töne noch eine Weile im Inneren der angestrengten Hörköpfe auf. Als Post und auch schon wieder Präaudition. Ja, das ist. Na komm. Komm. Narrenglocken, Fliegengespräche, in welchen einzelne Menschenwörter imitiert werden. Das Knarzen der aneinandergeratenen Zirbenstämme nach Windwurfkontakt. Die speziellen Trockentöne jener alemannischen Schellen, wie sie an eng geschnallten Kälberhälsen sogar den vorsichtigsten Wiederkäubewegungen der ruhenden Tierleiber tickend folgen. Nächtens zur Qual der schlaflosen Anrainer, Nachbarn. So sah ich zum Beispiel in einem Traum, wie ein Menschenpaar bei Einbruch der Nacht die sonst stets offene Hüttentür von innen versperrt hat. Sogar zusätzlich noch den Schlüssel im Schloss umdrehend, damit er beim Durchstecken von außen nicht ausgeworfen, also hineingeworfen wird. Riegel oder Drehlatten sind keine vorhanden. Dann schieben sich Kuhtrittabdrücke ins Bild. Und das Traum-Ich meint einen leisen Schrecken darüber zu verspüren, dass die säuberlich gerandeten Trittspuren, die nicht umsonst den formgleichen Muschelversteinerungen Megalodonten auf gebanktem Kalk ihren Namen gegeben haben, Kuhtrittmuscheln, vom nächsten Regenguss für immer weggewischt sein werden. Diese unterschiedlich großen Klauenabdrücke der Kühe, der Kalbinnen und der Kälber, Öchsler, von Kennern sogar den einzelnen Tierrassen zuzuordnen, schmäler bei Holsteinfriesen und Braunvieh, breiter bei den robusten Pinzgauern und ausladend bei Fleckvieh sowie Bergschecken. So sah ich zum Beispiel in einem Traum, wie eine Art Kommission durch die Landschaft streift. Mehrere Männer unterschiedlichen Alters, manche im Jägeroutfit, einer geht mit Mappe und weißem Sack abseits von den anderen und scheint sich auf kein Gespräch einlassen zu wollen. Ja, grüßt nicht einmal herüber, möchte allem Anschein nach etwas in diesem Winkel des Gebietes prüfen. Seine entschlossene Miene nachzuschließen, Grundgrenzen oder Bewuchsgrenzen. Oder wird da schon wieder offiziell der Überschirmungsgrad oder Nicht-Überschirmungsgrad von Weideflächen festgestellt, von denselben Personen mit jedes Mal anderen Ergebnissen. Berechnet nach dem Bewuchs an weidestörenden Pflanzen, Sträuchern, Bäumen, Latschen- und Almrauschfeldern. Auch die Farnwedelbüsche in Bettpolster gesteckt, als schlaffördernd und traumanregend bekannt. Sogar Brennnesselareale gelten dieser Kommission als gemiedenes Weideunkraut, obwohl soeben eine Geiß ihren Kopf um die Ecke gesteckt und mit der nötigen Vorsicht die Spitzen der Brennnesselpflanzen abzuesen begonnen hat. Nicht nur im Werbefilm. Doch die Kontrollorgane sind schon weiter geeilt. Oder soll gar festgestellt werden, ob der neu errichtete Hochstand zu nah, nämlich weniger als 100 Meter, an die Reviergrenze herangerückt ist. So sah ich zum Beispiel in einem Traum, wie eine Wolke. Diese prognostische Wolke aus dem tiefer gelegenen Kar, Hornkar, heraufzieht. Was auf unmittelbare Wetterverschlechterung hindeutet, wie der Wolkennebel die Umgebung binnen kurzem dicht verhüllt hat. Und schon bricht ein Schneegestöber herein und hat die Fluren in Weiß getaucht. Also auch die urinverbrannten Flecken der Grasnarbe sowie die gelbstrohigen Bürstlingshorste der Magerweide. Alle Landschaftsmakel sind unter der einheitlichen Schneedecke verschwunden. Zugleich hat sich der Zug der herbeigeholten Rinder zum Viehabtrieb formiert und die einzelnen Gruppen stürzen sich mit aller Werf ins Tal und versuchen einander immer wieder durch Abschneiden der Serpentinen zu überholen. Jedes Tier scheint vorne dran sein zu wollen und die Geißen bilden sowieso die Spitze des rumorenden Zugs. So sah ich zum Beispiel in einem Traum, wie eine Wolke, nein, wie eine große dunkle Träne aus dem Himmel floss, südlich über dem Stiebelrucken, und dann als verfinsternde Sonne vor den Bergen hing, wo in bewuchs- und niederschlagsarmen Perioden das Rindvieh sogar bis zur absoluten Schafweide ins höhere baumlose Felsengebiet vorgestoßen ist und herbstens zwischen die wippend schwingenden Äste der Krummholzfeldränder hineinschlieft, wohl wissend, dass dort noch saftiges Gras und frisches Blattwerk zu finden ist, während die offenen, abgenagten Flächen bereits dem homogenen Rasen von gepflegten Golfplätzen im Talgrund zu ähneln beginnen. Da kannst du bereits jede Euromünze liegen sehen. Dass ich immerzu dorthin blicken musste, wo die Speikblütenstängel goldbraun verdorrt sind und es in den Schoten der Eisenhutköpfe von den losen Samen bereits hörbar raschelt, von wo sich auch die spezialisierten Eisenhuthummeln Bombi, Gerste, Curry, längst zurückgezogen haben. Dass ich immerzu dorthin blicken musste, wo die faulenden Fleischstücke auf der schwimmenden Futterstation ihre Fliegenmaden für die im Bergsee eingesetzten Raubfische fallen lassen. Dass ich immerzu dorthin blicken musste, wo die leitungsdurchwirkten Kunststoffbänder des Elektrozauns fein säuberlich aufgerollt werden müssen und der Taktgeber der Bob mit seiner Jahresbatterie zu versorgen ist. Dass ich immerzu dorthin blicken musste, wo die Knüttelhäufen des Schwendholzes griffbereit zuerst an die Wegränder zu legen und dann zu den Hütten zu tragen wären und auf Brennraumlänge abgeschnitten und zum Trocknen aufgeschichtet werden müssten. Dass ich immerzu dorthin blicken musste, wo die Kälber des Sommers von oben mehrmals in die felsdurchsetzten Grashänge an der roten Wand herabgestiegen waren und von dort vorsichtig wieder hinauf und in weitem Bogen aus der Gefahrenzone getrieben werden mussten. Dass ich immerzu dorthin blicken musste, wo das Adlerpaar bei wolkenzerzausendem Wetter mit Vorliebe die Wände und Hangkanten entlang strich und auf Murmeltier- und Kleintierbeute aus war. Dass ich immerzu dorthin blicken musste, wo die starr ragende Blitzzirbe mit ihrem einzigen noch grünenden Ast im Wipfel nach und nach weiter verdorrte und sich von Jahr zu Jahr ein Stück tiefer zu neigen schien. Und die Bilder gingen mit einem gewaltigen Wortschwall einher. Und das Melden der Hirsche aus den Tiefen des Bergraums sowie das periodisch wiederkehrende Kollern der Birkhähne mit ihren nur leicht veränderten Strophenversen, wie die Rufe der miteinander durch die Lüfte tollenden Raben, ließ aus unterschiedlichen Richtungen aufhorchen, wie die nicht zu ortenden und identifizierbaren Tag- und Nachtgeräusche sowieso. Ich beschrieb in meinem Kopf pausenlos, was ich geträumt hatte. Ravipur gegen Tollwut. Ich beschwor es wieder und wieder in meinem Kopf. Und Kantersieg der Bullen über Vilna. Ich beschwor es wieder und wieder in meinem Kopf. So wie Maya Panchikizes georgischen Traum. Ich beschwor es wieder und wieder in meinem Kopf bis zum Augenblick des Erwachens. Anna, Hanna, Lena, Jakob und Lukas bleiben weiter die bevorzugten Namen für Neugeborene im Land. Ich wünschte sehnsüchtig, es in den Zustand des Wachseins hinüberretten zu können, aber alle Wortträume verließen mich, sobald ich die Augen aufgeschlagen hatte. Ach, ich wünschte, ich grub die Perle des Ursprungs aus. Ging ruhelos auf und ab in meinen Lieblingsbüchern, als könnte ich dort etwas von dem wiederfinden, was ich verloren hatte. Zwei Eichenhaine umfingen mich. Wasser mit Wölbung. Ich gehe mit meinen Lieblingsbüchern sehnsüchtig auf und ab. Wie viel Heilung mag es noch geben für mich? Die Baumkronen safranfarben gebauscht. Ich komme als Zaunkönig ins Gebiet der Fabelei. Oder was, rufe ich. Finkenschlag, das Krächzen des Tannenzirbenheers Zetschers, dass die Anwesenheit von Störenfrieden und seien es Jäger, die sich gar nicht leise genug verhalten können, verrät. Die sich dann ihrerseits vor Verlassen des Reviers noch einmal umdrehen und den nächstbesten lästigen Melder von seinem Zirbenwipfel herunterschießen, dass es Gefieder regnet. Sturmgleiches Wort. Sturmgleiches Wort. Mitten hinein der Ruf des buntköpfigen Heers, dessen blau geschupptes Gefieder ihn erst im Aufflug als Eichelheer verrät. Meist sitze ich bei der Clivia. Mit ihrer symmetrischen Blätteröffnung, aus deren Mittelgrund selten ein Stängel zur Blüte emporsteigt. Bei der Clivia am offenen Fenster. Der Großmuttermansarde. So orange im Joch. Und höre den Erzählungen vom Anfang des Jahrhunderts zu. Meist sitze ich bei der Clivia und blicke hinaus. Und hinein in die adeligen Salons des Salzkammerguts, in die Fotoateliers und Fotoalben um 1900. Von dem aufgeschlagenen Buch fort und hinaus. Pervenissimo. Vielfaltissimo. Denk daran, schnall mich an. Ich denke kaum mehr in Sätzen. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nutzt nichts. So Johannes der Evangelist 6,63, angeschrieben in römischer Kapitale an der Tempelfront Basilika der Eisenbetonkirche in Wien-Otterkring nahe der Schmelz. Architekt Josef Pletschnik 1910-11. Schon Johannes sagte, nimm das Buch und verschling es. Oder lass deine Augen über die Seiten des aufgeschlagenen Buches rollen, bis du auch auf deinen Namen stößt. so wie Lucia am 13. Dezember ihre eigenen ausgerissenen Augen über die Seiten des aufgeschlagenen Buchs rollen lässt, worinnen sie mit visionärem Blick zu lesen vermag. Also bin ich ein Bücherfresser geworden. In kleinen Happen. Ein Winkelsitzer. Kein Verschlingen. Lederner Mann. Mit der Taschenlampe unter der Bettdecke. Mit dem Buch im Schoße. Wagenbachs Zwiebelheft auf der Toilette. Mit dem Buch in der Hand. Kommst du durchs ganze Land. Die mehreren Lieblingsdichter vor mir auf dem Fußboden. Samuel Beckett, Gertrude Stein, Claude Simon. Auf dem Gebetsteppich ausgebreitet. Um nur die damaligen zu nennen. Wo bleibt dann die Griffelkunst? Ich hatte mich ausgezeichnet. Ausgezeichnet im doppelten Sinn, so wie Günter Brus von sich sagt. Wo bleibt dann die Griffelkunst, frage ich mich, die eigene. Die Strichfigur an der Randleiste mit dem Stift in der Hand. Mit meinem Fuß des Zurückziehens. Oder der brennenden Kerze im Hosenzwickel im Schritt. Es ist eine Lebenskrankheit geworden. Die Bücher aufzuhäufen, zu Türmen gestapelt. Also bin ich ein lederner Mann, der sich ungeschaut ein um das andere Exemplar herauszieht. Also bin ich ein Winkelsitzer, ich sagte es schon. Um so lange fortzulesen, in mich hineinzulesen, bis der erste Satz, die erste Wendung, die sich verwenden lässt, zur Weiterverarbeitung erreicht ist. Aber was ist das für eine Landschaft, wenn ich quer über die Felder laufe? Durch die Weingartenzeilen und über die zart sprießenden Gitter der Wintersaat, wie auf Zehenspitzen hinübertastend. Ist es eine andere als meine tönenden, viel gesichtigen Traumlandschaften? Eine solche wie des Zöllners Rousseau. Detailfreudig exakt und harmonisch bunt, wohl nur entfernt verwandt. Ist es wie damals als Kind? Die frischen Blüten in einer langen Linie auf die Dorfstraße gestreut hinaus zu den Rieden und Rainen, um an eben diesem welkenden Leitfaden immer in Angst, ob inzwischen verweht, wieder zu Haus und Garten zurückzufinden. Was für eine Landschaft ist es dann? Eine purgatorische, rufe ich. Eine Zeilenlandschaft. In halluzinierten, halluzinierenden Klängen. Vieles erscheint mir gleicherweise möglich und fraglich. Wenn sich in der goldenen Spätherbstwärme vielversprechende Larven, Schemen und Phantome im Geiste anmelden, die einen attraktiven Möglichkeitsraum zu eröffnen versprechen, während deren reale Doubles mit ihren nicht nachvollziehbaren Standards und Intentionen notgedrungen nur aus voraussehbaren Erwartungsenttäuschungen bestehen können. Und solche Personenabspaltungen besetzen das Tagesbewusstsein über weite Gehstrecken hin. Möglich und fraglich. Oder halten Sie es wirklich für möglich, mit einem zur selben Zeit vom Himmel gefallenen Partner, quasi einem vorbestimmten wahren Gegenüber aus dem Jenseits, das wie der Ersatzbock in Abrahams Dornbusch schon immer auf diesen Augenblick gewartet hat, auf der hintersten Seenplatte zusammentreffen zu können und eben dort eine gültige Gemeinschaft wie einen mystischen Akt erleben und gründen zu können? Also lese ich alles gleichzeitig. Derrida und Ponsch, Jean-Paul und Marguerite Duras. Also suche ich überall nach verlorenen Wortträumen. In der Nähe des unscheinbaren tiefschwarzen Felsenlochs mit Sicht ins nasse Berginnere. In seiner Wirkung so stark wie der unverwandte Blick aus den überhellen Augen jener inkarnierten Füchsin, die im selben Augenblick von der anderen Seite des Steigs her um die Ecke biegt und innehält, um in die Tiefen des Charakters und der Zeit des Gegenübers zu blicken, in einem nicht verbalisierbaren Akt des Erkennens. Der Seele ein Geschenk. Dieses Wesen hat mich durchschaut, was immer auch tief drinnen oder dahinter zu sehen sein könnte. So sicher wie vordem nie den Ernst des Lebens erfassend. Im besten Fall wechselseitig. Tier, Mensch. Mensch, Tier. Ich weine immer dabei, denn der Schnabel ist zugleich das Auge. Wie es sich mit seitlich gehaltenem Kopf gen Himmel richtet, dem Falkenflugbild oder dem Rotorenblätterrauschen des Helikopters zu. Schnappt immer zu. Oder es schiebt sich die Nickhaut von unten hinauf und der Hühnerkopf sinkt in Sekundenschlaf, der Federleib senkt sich langsam über die Beine, das Hühnerschiff liegt ruhig da wie auf Trockendock. Oder ein Schock. Doch das Huhn stiebt bei unerwarteten Schallereignissen juchzend auf der Stelle flatternd davon. Oder ein Schock Eier, auch Zeit. In der Phalanx mit anderen, nicht unbedingt im Konvoi. Kunst des vorüberfließenden Lebens. Ohne eigentliche Biografie, biografielos. Da ein multiples Ich im sprachlichen Fluss weder eingrenzbar noch kritisch zu durchleuchten ist. Kaum ist es 11 früh, ist es schon wieder 11 nachts, nämlich in und außer der Zeit. Mit den Ahnen der Gelehrsamkeit. Als würde man ein Bild gemalt. Oder eine ganze Porträtreihe, nämlich Dionysius Areopagita im Blick zu den Sternen. Rupert von Deutz im Marienlicht. Bonaventura als Scholastiker oder als Name eines heutigen Bergschecken-Ochsen, wie er an seiner Fleckung weithin erkennbar immer zum Aufspringen auf stierige Kalben bereit über die Almweiden trampelt. Alle genannten in ihrer Ekstase. Als würde man ein Bild gemalt. Etwa Bernhard im diskreten Milchstrahl der Madonna. Laktanz. Oder dieser Thomas von Villanueva, wie er behandschuht den Kindern Almosen gibt, von oben herab. Als würde man ein Bild gemalt oder drei Münzen aus der Hand gelassen haben. Und ja, so geht einem die Hand heraus. Mag sein, es geht einem leicht von der Hand. Auch kommt einem die Hand aus, die eigene, in Zorneswallung und landet dort, wo sie nicht soll. Oder die schmuckbesetzte Hand der heiligen Anna am Annentag den Gläubigen vom Annenaltar der Annakirche in der Annagasse dargereicht, entfaltet ihre kalte Strahlkraft über eine andere Hand und durch den Arm des Bedürftigen hindurch in dessen Leib. Oder als hätte man auf Abruf einen Weisen im Hause. Also ein Bewegen mit Ruhe gepaart. Als Kopf oder Büste zur Betrachtung. Als Handbuch zum Nachschlagen und stillen Gebet. Nein, lassen Sie gut sein. Wenn Sie in einem heiter gelösten letzten Lauf ohne Last bergab über Eis und Schnee rutschen und unter dem stetig erlöschenden Abendlicht, das sie im Rücken schwinden spüren, was ihren Schritt antreibt, über die weiten Karrenfelder und Schuttflächen jenem fernen Punkt zustreben, dieser weidegrünen Oase im allgegenwärtigen Steingrau, die für Wochen und Monate das Zentrum allen Geschehens im weitläufigen Wahrnehmungsraum war, mit Aufgehen im Augenblick, mit Aufgehen in den Notwendigkeiten der nur scheinbar simplen Aufgaben, im Lauschen mit allen Sinnen, mit Enttäuschungen und diversen Irrgängen. Lassen Sie gut sein. Auf so einem melancholischen Rückweg quasi halb hoch, über den Pfaden, Routen und Abschneidern schwebend, abseits der Markierungen, Schafläufen und Wildpferden folgend, so wird man im schattenlosen Nachsonnenlicht an diversen Frostschuttformationen vorbeikommen, die aussehen wie fein säuberlich an den Hang hingeschüttet, vielleicht sogar Stein für Stein zum stochastischen Kunstwerk gelegt. Welche die Schutthalden in einer merkwürdigen Zweidimensionalität und doch konturenklar von innen schimmernd, leuchtend wäre zu viel gesagt, daliegen. Als sei das ihre vornehmste und an vielen Morgen und Abenden vor und nach Sonnenauf- und Untergang wiederholte und eingeübte Aufgabe, die aber meist nur von Nachtläufern und Mondwanderinnen ohne angeknipste Stirn wahrgenommen würde. Auch die felsenbesingende Miriam aus Dresden könnte dergleichen bestätigen, welche sich im gegenseitigen Übertrumpfen qua Begeisterungsstürmen und Zustimmungsausbrüchen nicht genug darin tun können, wenn sie sich diese beglückenden, ephemeren Erscheinungen gegenseitig beschreiben. Ich verliere jetzt den Verstand. Auch im vorgerückten Alter lernt man Neues dazu. Meine Lebensgebündeltheit. Nein. Viehglocke verschlägt es jetzt keine mehr in den letzten Bogen zum Hüttfeld, wo man sommers so gern und unwillig zugleich ihrem Echoton in die falsche Richtung bergauf gefolgt und düpiert zurückgekehrt ist. Da unten grasen sie ja, diese widerhallenden Tonerreger. Das alles neu zu sehen, sind wir nicht mehr in der Lage. Vielmehr scheinen wir diese Gruben auf unserem Nervenbildschirm aus den Arealen unserer Aufmerksamkeitspräsenz herausgenommen zu haben. Meine Lebensgebündeltheit, ich meine Lebensgebundenheit, hebt sich auf, wenn ich in meinen Lieblingsbüchern lese, sodass ich dazwischen leicht, unbemerkt sterben kann. Und wenn wir dann völlig sicher, dass alles Vieh vollzählig ins Tal gekommen ist, jetzt am Abend danach doch wieder einige merkwürdig stille Fleckenkälber auf denselben Hüttfluren herobengrasen sehen, fährt es uns im ersten Augenblick je ein. Wer hat uns das angetan, das Vieh wieder heraufzutreiben, um uns in diese Traumsituation hineinzuversetzen, dass etwas Erledigtes einfach nicht zu erledigen ist? Bei gleichzeitig einbrechender Nacht, die es zur Untätigkeit verdammt zu überstehen gilt, in einem glockenlosen Wiederholungszwang. Noch vor der ersten der so und so vielen Wiederkäuphasen dieses zahlengleichen Geistervies, welches hoffentlich am nächsten Morgen auf seine angestammten Talweiden verschwunden ist und sich dort mit seinen Realvorbildern wiedervereinigt hat. Die Hölle ist nur ein Abzeichen. Landschaft mit Verstoßung. Ein dreifaltiges Hörstück von Bodo Hell. Mit psychoakustischen Naturtönen von Martin Leitner. Am Leitfaden von Friederike Mayröcker. Sprechstimmen Friederike Mayröcker, Bodo Hell. Regie der Autor. Assistenz Julia Zarbach. Technik Martin Leitner und Christoph Kodidek. Jetzt bin ich 14 Tage nicht. Lassen Sie weit schon. Bin ich 14 Tage nicht rein. Das hängt mir aus, wenn ich schaue. Ich habe schon die Sonne rein, wenn sie nicht. Und gestern bin ich rein, wenn ich da denke. Ah, wo ist so ein feines Haar? Sie hat wohl noch die Baby, wo ich drauf habe. Ja, aber unter sich schon das. Ja, hinter sich wirst du. Oben am Wand oben. Aber die wollen so fein. Nicht bullert. Die liegt da fein. Mit Verweiteln und mit Verweiteln. Ich bin mit Riesel schon ausgehalten. Ich möchte ja damit zu mir ausgehalten haben. Wenn ich noch zugekommen bin, gell? Nicht irgendwie, dass jetzt also die Burschen aufsteht. Ganz fein. Ich checke die Locker, das nachts viermal schon, halbe drei auf. Und wo ist ja gut belangt? Das Rost kommt mir viel, das tut alle noch ein bisschen mehr. Selber müsst ihr die Schindel an, wenn sie das so gut haben. Das ist wieder die dunkle Halbe. Gut, jetzt ist es ja schon mal besser geworden. Dank an die Almbauern aus der Ramsau am Dachstein und aus Weißenbach bei Haus. Speziell an Gerhard Pilz, Vulgo Brandl, Juchitzer, an Heiner Wieser, Vulgo Peterbauer, Willi Pitzer, Vulgo Lerndlbauer, Sepp Reinbacher, Vulgo Landl, Willi Stocker, Vulgo Leitenmüllner, Meier Rupp. Dank an die Unaschzuberhühner, an den Ziegenhalter Reinhard Sieder, Vulgo Tastler, Pichl an der Enns und an die Auerwildspezialisten Helmut Fladenhofer, Steins und Veronika Grünschachner, Berger, Dürratmer. Produktion Österreichischer Rundfunk 2013. Ein Hinweis: Die Ö1-Produktion Landschaft mit Verstoßung ist auch im Mandelbaum Verlag als Klangbuch erschienen, also als CD mit einem von Linda Wolfsgruber gestalteten Booklet. Und auf dieser CD gibt es auch einen außergewöhnlichen Bonustrack von 25 Minuten, aufgenommen von Martin Leitner. Was wir da hören, ist die Auerhahnbalz in den Meranschen Forstrevieren hinter Steins in der Weststeiermark. Man muss sich so eine Aufnahme so vorstellen, man geht gegen Ende April mitten in der Nacht in den Wald, circa um 3 Uhr, legt in der Dunkelheit seine Mikrofone aus, also maximal mit dem Schein des Handy-Displays, eine Taschenlampe ist eigentlich schon zu viel, und zieht sich dann mit langen Kabeln circa 20 Meter in ein Versteck zurück und wartet. Die Auerhähne sitzen nämlich oben in den Baumkronen schlafend, sollte man eben nicht wecken, und fliegen, bevor es dämmert, auf den Waldboden herunter. Und dort ist dann die Balz. Der Rest ist eine reine Glückssache. Beim ersten Mal waren zwar mehrere Hähne da, aber nicht dort, wo ich die Mikros deponiert hatte. Und im Jahr darauf gab es ein wirklich heftiges Hagelgewitter. Das hatte zur Folge, dass erstens ein großer Teil meines Equipments patschnass war. Und den Hähnen, die Hähne hatten anscheinend auch keine Lust zur Balz bei dem Wetter. Und im dritten Jahr hat es dann super geklappt. Die Mikrofone waren genau dort am Waldboden, wo einer der Hähne heruntergeflogen kam und sich auch lange aufhielt und seinen Balztanz aufgeführt hat und seine Flattersprünge. Und das ist sehr effektvoll. Manchmal war er den Mikros so nahe, dass man ihn atmen hören kann. Und hier ein Ausschnitt aus dieser außergewöhnlichen Naturaufnahme. Auerhahn-Balz am Rosenkogel. Ein Ausschnitt des von Martin Leitner aufgenommenen Bonustrack auf der im Mandelbaum Verlag erschienenen CD Landschaft mit Verstoßung von Bodo Hell, Friederike Mayröcker und Martin Leitner. Zu Friederike Mayröckers 100. Geburtstag bringen wir Sonntag in einer Woche eine Ausgabe der Reihe Du holde Kunst. Da wird Burgschauspielerin Dörte Lisewski Gedichte von Friederike Mayröcker lesen. Und das ist Musik von einem Lieblingskomponisten Mayröckers, Franz Schubert, interpretiert von Andras Schiff. Thank you. Sandra Schiff interpretierte Franz Schubert. Nächste Woche im Ö1-Hörspiel bringen wir Abrahams Stunde von Doron Rabinowitsch. Das Hörspiel erzählt die Geschichte des großen Stammvaters dreier Weltreligionen aus seiner Sicht und aus der Sicht seiner Frauen. Nächsten Samstag im Ö1-Hörspiel. Das wollte ich schon immer wissen. Grenzenlose Kreativität ist wieder gefragt beim Kurzhörspielwettbewerb Track 5. Kehrt es da dazu? Unbedingt, denn auch heuer suchen Ö1 und die Schule für Dichtung innovative und unterhaltsame, bisher unveröffentlichte Hörgeschichten. Diese Tätigkeiten sind typisch. Maximale Länge 5 Minuten. Ein Originalton und dieser Satz müssen vorkommen. Das wollte ich schon immer wissen. Er kann auch im Dialekt oder anderen Sprachen zu hören sein, kann gesungen, geflüstert oder gerappt werden. Du musst auf dein Herz hören. Schicken Sie uns Ihr Stück bis spätestens 10. Jänner 2025. Die Siegerprojekte werden mit Geldpreisen ausgezeichnet, bei der Ö1-Hörspiel-Gala am 28. Februar präsentiert und im Ö1-Hörspiel-Magazin gesendet. Was? Mehr Informationen online. oe1orf.at/track5. Das wollte ich schon immer wissen.